Das waren Lower Dance mit Société Anonyme, der Song vom letzten Album Escape from Evil. Ja, ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde hier mit Coco Rosie und ihrem neuesten Album The Chap sind dabei. Es gibt Neues von Sharon Jones and the Dap Kings. Natronic sind mit am Start und dem Projekt von Tune Yards und außerdem Neues vom Album von Chick Chick Chick. Aber erstmal hier keine Sendung ohne die großartigen Shopping aus London. Hier ihr Song Say It Once. Say It Once, Shopping machen, ganz hervorragend reduzierten Post-Punk, wie er Anfang der 80er Jahre damals en vogue in Mode war sozusagen. Ja, Shopping aber kommt aus dem Jahre 2015, haben eine kleine Zeitreise gehabt musikalisch. Das Ganze vom zweiten Album White Shoes, vor kurzem erschienen und von mir schon des Öfteren hier gelobhudelt. Das mache ich gerne noch des Öfteren, weil die Platte wirklich ganz, ganz, ganz großartig ist. Hinter Natronics verbirgt sich ein uns allen bekannter Musiker. Nate Brenner heißt er eigentlich, macht mit bei Tune Yards, also das Projekt von Meryl Garbus. Da ist er der Bassist und ist auch auf Tour mit dabei, auch beim Songschreiben mit von der Partie. Und als Natronics jetzt solo unterwegs mit Mr. Divine, erschien vor kurzem sein zweites Album. Und hier kommt er mit dem Song Starting Over. Pack up my suitcase and fly. Starting Fresh. Over, das war Natronics, weil ja, Singular, nur ein Mensch dahinter verbirgt sich, Nate Brenner, wie gesagt. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt sein Soloprojekt mit der Musik von Tuneyard zu vergleichen, weil da ist natürlich Meryl Garbus schon sehr tonangebend, vor allen Dingen durch die Weirdness und vor allen Dingen durch ihren Gesang, der die Musik von Tuneyard ganz maßgeblich mitprägt. Hier bei Natronics, da ist Nate Brenner vor allen Dingen, klar, neben Gesang und diversen Kleinstinstrumenten, vor allen Dingen mit Synthesizer und Bass mit dabei. Das sind so die Bestandteile seiner Songs, die irgendwie so zwischen Pop- und Traumwelten sich bewegen. Immer mit ein bisschen Sperrigkeit dabei. Das ist ganz nett gemacht, aber der richtige Dreh zum Hit fehlt ihnen doch so ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass er schon bei Tuneyard sich mir abgeguckt hätte, aber ja, dann irgendwie doch nicht. Ja, der Vergleich, den man nicht machen sollte, mache ich dann irgendwie doch. Das sollte man irgendwie dann ja eigentlich nicht machen, um ihm auch gerecht zu werden hier. Mr. Divine, das zweite Album von Natronics. Nochmal ein Song, der heißt Dream. I thought that Electronics hörten wir der Song Dream vom Album Mr. Divine. Weiter geht's mit einer Portion Soul mit Sharon Jones and the Dap Kings und ihrem Song 8 Days of Hanukkah. Große Dame des Soul aus New York, Sharon Jones, hörten wir mit ihrer Band The Dap Kings. Und ja, 8 Days of Hanukkah, der Song gerade eben vom Album It's a Holiday Soul Party, erscheint diese Woche und ist eine Compilation mit Weihnachtssongs. 8 Days of Hanukkah, ich weiß, glaube ich, dieser Song scheint mir so der einzige Originaltitel von Sharon Jones zu sein oder von ihrer Band. Das andere sind durchweg Coverversionen, na nicht ganz, noch ein, zwei andere vielleicht eigene Songs dabei, aber tatsächlich so Songs wie White Christmas oder andere Klassiker werden hier von Sharon Jones im Soul-Stil vertont und das klingt manchmal wirklich ganz spannend, vor allem wenn man die Originalsongs kennt und die eigentlich gar nicht mehr hören mag. Vielleicht hat man eine Alternative zu Last Christmas von Wham für den Dudelfunk da drüben, bei den Nachbarn sozusagen. Ich glaube zwar nicht, dass diese Platte dort irgendwie ankommen wird, aber als Alternative für euch auf jeden Fall mal wert reinzuhören. It's a Holiday Soul Party von Sharon Jones and the Dap Kings. Man mag sich wundern, warum jetzt schon Soul-Platten zu Weihnachten rauskommen oder Weihnachts-Compilation rauskommen. Aber in einem Monat gehen schon die Weihnachtsmärkte los und dann ist irgendwann auch schon tatsächlich in zwei Monaten soweit mit der besinnlichen, beschaulichten, heiligen Nacht. Jetzt gibt's ein Küsschen für euch von Coco Rosie, ihr Song Un Beso. Gypsy lifting arm, gonna get it back. The wind is just right, and the violets think so too. I think I spy a shack making a poop. I like to gypsy lift the stars and send one out to you. You, who are you? Someone with no dandruff, perhaps brown eyes, a derelict, a dandy. I'm out shopping in my canoe, finger frolicking the fireflies, finger fucking firewood, spying on the masturbating snails, hollyhocking cattails, boneless jellyfish and whales. Perhaps I'll meet you then on the decadent horizon, their young lovers, dark lips looking at the Loch Ness Monster. Fooey fooey, hence kablooey, gypsy lifting on a handstand. Little Fawny, Donna and Scrawny, Daryl, Jordan, Henry and Johnny. Un beso, beso, you tear me apart. Un beso, beso, you pull on my heart. Un beso, beso, you tear me apart. Un beso, beso, you pull on my heart. Un beso, beso, little Bo Peep, tended to her sheep, eating her curds and whey. Daryl Hannah, get a grip, it's only the first season of the end of your career. Nightmares and dreams, harlequins and queens, who is my truest love? Don't make me take my finger out and point it in your direction. The Bible tells me so, gee whiz. He's out shopping in the trees again. Moss on trees, moss on trees, moss on trees. Broken branches, avalanches. Who's got the keys to my Jeep? Who's got the code to the condo of my soul? Now robbing graves again like Marilyn Manson. I'll admit I'm popular amongst the ivies and the ferns. Can't say if the felines took to me. So, das waren Coco Rosie. Dann verbergen sich die Cassidy-Schwestern Bianca und Sierra, die gerade eben mit Heartache City ihre 6. Platte veröffentlicht haben. Ich war relativ erstaunt, weil gerade Bianca Cassidy auch ein Soloprojekt am Start hatte. Bianca Cassidy and the CIA betitelt und das Ganze nur so als Live-Projekt, nicht als Tonträger, glaube ich, konzipiert. Aber trotzdem jetzt dann wieder als Schwestern zusammen mit einer neuen Platte, die so ein bisschen nach dem alten Muster aufgenommen wurde, wie schon die ersten Platten, vor allem auch wie das erste Album La Maison de Mon Rêve, tolle Platte damals von Coco Rosie. Das heißt, sie haben sich auf so einer alten Farm, so einem alten Bauernhof in Südfrankreich getroffen, dort geschrieben, zusammen Musik aufgenommen, Material gesammelt, das Ganze auf 4 Spur mit minimalem Equipment und auch alte Instrumente aus dem alten Koffer, aus den alten Tagen des Debüts La Maison de Mon Rêve waren mit dabei. Hardex City ist rausgekommen und man kann schon so ein bisschen die alte Herangehensweise raushören. Hier nochmal Lost Girls von Coco Rosie. Warming the hearts of tragic hoodlum spirits. Brighten the eyes of petty thieves who crawl at night. Who feign to use a knife. Jingle jangle, the cosmos are on fire. The blazing loins of the criminal choir. Rejoice to be alive, broken and depraved. Sullied mop and rusted pail, centuries of poison to escape this heaven or hell, this earthly cell of dead flowers and so many wounded foes. It's hard to remember fantasy or horror, unwarranted caresses, little Lolitas who want to be held in large hands. Dear Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Witches confused by their own magic. Witches displeased by their own perfume. Shamelock women, shaman women fuming with shame. Lovelock women, women their own magic women. Shadow body, shadow spirit. White blood, blue night, angels' lyrics. Female creature wilted high in the rafters. Orgies of dust and butterfly laughter. Shadows spilling into the babe's milk. Starry eyes of ghost's memoir. 4 blue plus 2, that makes 6. That's 12 times 2. 2 brown eyes, 1 green. Hazel's asleep in the hayloft. Down the road, drowning in dry grass. In a sweet maiden's lap. Poisoned with nightshade, witch's last laugh. Stick your thumb out and lift up your skirt. Someone's bound. And fly you in the windy weather like a child bird maroons on an island of cats. Little dewy brawling cats with cross eyes and hats. They take mercy on you, they take you for walks. The mercy choir singing dismal hymns, watery Bible rims all jumbled in mess. A mess of bright graves and flowers and balloons. Stick out your phone. Lift up your skirt. Someone's bound to stop you soon. Take down your hair and wind up your fin. Someone's gonna take you home. Stick out your thumb and lift up your skirt. Someone's bound to stop you soon. Trinket, I'm off to seek my fortune again, chasing ghosts of dead orphans, friend, cousin, or kin. We wave to the passerby, moth wings of a butterfly, endless tracks where no car pass, close your eyes and you can fly. I'm off to meet my soulmate, a naked funny jailbait, wading into ponds, filling with polywogs at dawn, mourning the light that slipped from my eyes. A little child with dirty nails and dirty hair. I had dirty things scrawled upon my mind. Take you home. Father Macau. Just a joke I tell myself, sometimes to make me laugh. For all I know, that's all there is, that's all that there is to have. Never let it be counts, but if it don't get you down. Never let it be counts, don't quit before you found. Never let it be counts, a bind don't make you bound. Never let it be counts, should know I wear the crown. I've never been to Rio and I've never been to Spain and I'm gonna go to Rio and gonna go back again. And little bit counts and soon find out that I'm not the type to really get me down. Every little bit counts, every little bit. Father Macau, just a dream that wakes me up, sometimes the middle of the night. And what it means for all I know, but they say a dream is but a lie. Never a little bit counts, and if it don't get you down. Never a little bit counts, don't quit before you bow. Never a little bit counts, a bind don't make you bound. Never a little bit counts, should know I wear the crown. Never been to Rio and I've never been to Spain and I'm gonna go to Rio and I'm gonna go back again. Every little bit counts and soon find out that I'm not the type to let them get me down. Every little bit counts, every little bit. No, I wear the crown. Many times, but I got back up. I got back up again. I'm doing nothing counts is a soon find out. I'm coming back to tap you and let them get me down. I'm going a little bit, little bit counts. I'm coming back again. Many times, many times, many times. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Chick, Chick, Chick, die Band mit den drei Ausrufezeichen, die Chick, Chick, Chick genannt wird, gibt es auch schon seit 95, also relativ lange unterwegs und sie haben eine neue Platte veröffentlicht. Das sechste Album trägt den Titel As If und gerade eben war ihr Song Every Little Bit Counts zu hören. Die Band kommt aus Sacramento, also aus Kalifornien, hat angefangen damals in diesem Dance-Punk-Umfeld. Von Punk ist nicht mehr viel zu hören, sondern ja, sie brennen hier auf dem neuesten Album eher so ein Disco-Feuerwerk ab. Hier nochmal Chick, Chick, Chick mit Freedom 15. Calling me like I got something to say. You thought wrong, but you do it anyway. How's it been? Well, I must say for me, please go away. I can put it on if that's what you want. You like to get together, but I'd rather not. Call to mind simple time. Who gave a shit for God? You used to have something to prove, now something to hide. And everyone assumes this problem is not to pride. And anyway, you're probably fine now that you got what you want. Now that you got your freedom, now that you got your freedom. Your freedom. real you. No offense, whoever this person is, I don't have much interest in. Remember I'm born by some ill-advised tattoo. Freedom 15, das waren Chick, Chick, Chick, der Song vom neuesten Album As If. Und wer die Band schon mal live gesehen hat, der weiß, dass sie vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Disco-Feuerwerk auch live abbrennen. Wer da nicht irgendwie zu zappeln anfängt mit der Band kollektiv zusammen, dem kann nicht mehr geholfen werden. Und sie scheren sich eigentlich um die klassischen 3-Minuten-Songs im Pop-Format, sondern machen hier aus jedem Track eigentlich fast so eine Extended Version, wie wir gerade eben hörten, mit so einem pumpenden House-Electro-Beat. Dazu viel R&B und Soul in den Vocals, häufig von weiblichen Gastsängerinnen, dabei aber auch Nick Offer, Kopf dieser Band, Songschreiber und Sänger und auch Hauptvortänzer live, ist hier häufig zu hören bei diesen Songs vom Album As If. Ja, und wie gesagt, die leben sozusagen ihre Live-Präsentation Präsenz hier jetzt auch mal auf Album aus. Das hat man schon mal vorher so ein bisschen ahnen können beim letzten Album Thriller, erschien 2013, auch davor Strange Weather Isn't It 2010, beides tolle, großartigen Alben. Das Neue kommt nicht ganz an diese anderen beiden Platten ran, trotzdem tolle Platte und deshalb hier auch Album der Woche beim Sunday Service, Chick Chick Chick mit ihrem Album As If. Hier kommen sie nochmal mit Ooh. Remember when I called you on the telephone? You were so far away. It was raining in New York, did I forget to say? It was later than I wanted it to be on an early summer's night. The kind when you can't help but feel alive and free. And I told you, from here on out, it's just you and me. And I knew that we'd be okay on an early summer's day. No clouds up in the sky that I forget to say. You'd been up all night before. I'd barely slept at all. It's the kind of thing that's sure to make you feel so small. And I asked you, do you remember that phone? Also nochmal hier Chick Chick Chick mit ihrem Song Ooh. Und der Gesang mich so ein bisschen an Hot Chip erinnert, aber ganz ehrlich, der Song klang besser als alles, was Hot Chip auf den letzten drei Alben veröffentlicht haben. Also Chick Chick Chick mit As If, hier Album der Woche beim Sunday Service, dazu wie gewohnt auch mehr auf der Homepage und die da heißt sundayservice.de. Nach so viel tanzbarer Musik, hier wieder etwas Bodenständigeres mit The Chap. We'll be right back. ziemlich komisch. Irgendwie veröffentlichen gerade alle Bands ihre sechsten Alben. Bei Cocorosie war es die sechste Platte hier mit Heartache City, die vorhin zu hören waren. Chick Chick Chick mit As If, ihr sechstes Album. Und auch The Chap veröffentlichen die Tage ihr sechstes Werk. The Show Must Go heißt es von dieser Band aus Berlin/London. The Chap, das sind Keith Duncan am Schlagzeug, dann Panos Gitas am Bass, dann Keyboards zu hören, Claire Hope und auch Berit Immig und dann an Gitarre und anderen Instrumenten Johannes von Weizsäcker. Letzterer ist ein bisschen Kopf dieser Band, die auch schon wirklich, seit wirklich ziemlich langer Zeit ziemlich gute Platten veröffentlicht. Mit Erfolg, also der Band Erfolg, den Projekt Erfolg, hatte Johannes von Weizsäcker vor kurzem ein ziemlich spannendes Solo-Projekt und ich muss ehrlich sagen, The Chap haben so ein bisschen was sich vom Erfolg abgekupfert. Die Songs klingen fast weniger als The Chap früher klang, sondern mehr als wie Erfolg vor kurzem klang, also das Soloprojekt von Richard von Weizsäcker. Das ist nicht schlecht, aber irgendwie werden vielleicht alte Fans vor den Kopf gestoßen, ich weiß es nicht genau. Die Platte trotzdem mit vielen, vielen Highlights drauf, eben gerade hörten wir Social Bob und hier die Single von The Chap, auch vom neuesten Album, die heißt Guitar Messiah. Das war der Guitar Messiah von The Chap von ihrem neues Album The Show Must Go. Das war der Radio Messiah, das war der Sunday Service. Euch immer vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Song kommt von Corey Dane vom Album Young Blood. Hier der Song The Lion and the Keeper. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Feeling like this storm, fit and hard. Tell me what you want now, before the sun shines away. Buried in that crowd, feeling gone. Leaving like a reason, while it all stand in place. The martyr braid in time, like the rug maker. Counting all her fingers, she said living's for the weary. While the mob braids her hair, kissing God, another white horse before a fabled body's tarnished. In the wild ones they're creeping, alone you'll be dreaming. Like a ship at a bay, turning like a promise made. The queen went out yesterday alone, firing off that rifle. And I don't think he's returning. Of restless nights and one night cheap hotels, the muttering retreats on that sawdust ground in St. Louis, where Lazarus lays dead on the stone. Six words for the paper: don't wake me when I'm gone. After all the clothes trail the floor, the sunsets in the dooryards, and the pigeon in your chimney, the lion and the keeper, the sweetheart and the vixen, in the corner of your pair. What a short dance we had. Heavier than night, the curtain fell. Knocking on the screen, it's under them souls you've been beaten. Beige lips parting slow, cold as diamonds. Your heavy metal mind, you're turning down if she'll have you. Elliot walking down into the parlor, a thousand miles from God, and we were dreaming of Manhattan. Falling in the bindweed like a calm rain, under the silver moon, with one hand in the ether. The turnpike in the morning, empty as the hollow. The shaman in the band, I see you in the victory's head.